Besonders interessante Unterredungen hatte ich mit dem Zentrumsführer Dr. Lieber. Er hatte ein Absteigequartier bei den Grauen Schwestern in der Niederwaldstraße, wo auch ich bei meinem zweiten Berliner Aufenthalte wohnte. Häufig aßen wir dort zusammen und manchen Abend hatte er in meinem oder ich in seinem Zimmer verbracht. Die Einblicke, die Lieber mich in seine Denk- und Handlungsart tun ließ, waren gerade nicht erbaulich. Lieber war Intrigant und Streber durch und durch. Dass es außer ihm noch andere Führer in der Zentrumspartei gab, war ihm höchst unangenehm und an ihn hat es nicht gelegen, dass er sich nicht zum alleinigen Führer aufschwang. Die bedeutsamste unter den zahlreichen Unterredungen war die, in der er mir sein Verhältnis zu Windhorst schilderte und zur Kennzeichnung des Windhorstschen Charakters das Wort ausplauderte, dass der skrupellose Welfe nach seiner berühmten Rede zu Köln am 6. Februar 1887, in der er Stellung zu nehmen suchte zum Eingreifen Leos des 13. in die Septenatsangelegenheit, gesprochen hatte, da habe ich mich mit Gottes Hilfe kräftig durchgelogen. Die Einzelheiten, einschließlich meines Bedauerns über eine begangene Indiskretion und den Wortlaut einer darauf sich beziehenden späteren Erklärung Liebers in der Germania vom 20. Februar 1896, habe ich in meinem Buche »Rom und das Zentrum« auf Seite 206 und folgende und Seite 216 mitgeteilt. Lieber verbreitete damals auch sehr eifrig ein als Manuskript gedrucktes gegen seinen Zentrumskollegen Racke, ermordet von seinem eigenen Sohne Weihnachten 1908, gerichtetes Pamphlet. Er händigte mir mehrere Exemplare ein mit dem Auftrage, sie meinem Provinzialoberen zu schicken. Meines Auftrages an den Breslauer Bischof entledigte ich mich folgendermaßen. Ich schrieb ihm, was der Jesuit Ratgeber mir gesagt hatte und fragte an, ob ich zu näherer Erläuterung zu ihm kommen solle. Herr Kopp antwortete von seinem Schlosse Johannesburg aus sehr diplomatisch. Die Schwierigkeiten mit dem Jesuitenorden seien nie so große gewesen, als mein Oberer anzunehmen scheine. Jetzt sei alles in Ordnung, so dass weitere Schritte sich erübrigten. Kopp erreichte denn auch im Jahre 1893 das Ziel seiner heißen Sehnsucht und seines energischen Strebens, den Roten Hut, also Kardinal von Papstes und Jesuitengnaden. Für mich konzentrierte sich das Hauptinteresse des Berliner Aufenthaltes auf Universität und Bibliothek, das heißt auf das Studium. Nach der Immatrikulation, Fä, der kein Abiturientenexamen gemacht hatte, wurde nur Hospitant, belegte ich bei Adolf Harnack Dogmengeschichte und bei Friedrich Paulsen Geschichte der modernen Philosophie. Vom Belegen weiterer theologischer und philosophischer Vorlesungen sah ich ab. Ich wollte die protestantische Theologie durch Privatstudium kennenlernen. Es ist mehrfach behauptet worden, die Harnackschen Vorlesungen hätten meinen Abfall von Rom herbeigeführt. Das ist falsch. Harnack und seine Vorlesungen haben nicht den mindesten Einfluss auf meine Entwicklung ausgeübt. Seine Gelehrsamkeit habe ich bewundert. Verwundert habe ich mich aber über die bei ihm und bei vielen anderen Universitätsprofessoren nicht auch häufig hervortretende Unkenntnis über Katholisches. Harnack hat mir auch nicht einen Gedanken oder Impuls gegeben, der die Loslösung von meiner Vergangenheit beschleunigt, geschweige denn hervorgerufen hätte. Ich glaube überhaupt nicht, dass Harnack der Mann dauernder, nachhaltiger Beeinflussung ist. Dazu ist er, es klingt paradox, zu geistreich. Dazu sieht er die Dinge in viel zu viel Farben und Seiten. Dazu ist seine Natur zu konziliant. Dazu gefällt er sich zu sehr in Thesen und Antithesen und im Suchen nach Vereinigung von Gegensätzen in einem höheren Dritten. Für Einzelforschung und Akribie bleibt Harnacks Wirken vorbildlich. Bestimmend auf religiös-theologische Weiterentwicklung ist es nicht. Harnack macht Schule als Detailforscher. Wegweiser in Weltanschauungsfragen ist er nicht. Wenn ich so den Theologen und Forscher Harnack nicht zu meinen Befreiern rechnen kann und ihm in dieser seiner doppelten Eigenschaft sogar später öffentlich scharf entgegentreten musste, siehe Zeitschrift März 1907, 2. Februar Ausgabe, Seite 338 bis 349, Adolf Harnack über den Katholizismus, so erinnere ich mich mit Dankbarkeit und Freude der Liebenswürdigkeit des Menschen Harnack, die ich auch in seinem gastlichen Hause erfahren habe. Friedrich Paulsens Kolleg war nach Form und Inhalt ein ästhetischer Genuss. Auch ein zweimaliger Besuch bei Paulsen in seinem stillen Heim auf dem Fichtenberge in Steglitz brachte viel des Interessanten und Anregenden. Allein schon damals machte ich die Wahrnehmung, die ich viel später Paulsen auch ausgesprochen habe, dass er wesentlich Stubengelehrter sei, der Welt und Weltgeschehen nur aus dem Gesichtswinkel seines gelehrten Daseins nicht im Lichte der Tatsächlichkeit sehe und beurteile. Auch Paulsen war weder als Person noch als Lehrer treibend und bestimmend wirksam. Der Mann, der mächtigen Einfluss auf mich ausgeübt hat, war Heinrich von Treitschke, und gerade seinen Kolleg hatte ich nicht belegt. Der Provinzialobere Ratgeb hatte mir in der Wahl der Vorlesungen zwar freie Hand gelassen, aber gemeint waren nur theologisch-philosophische Vorlesungen. Hätte ich ihm berichtet, ich wünschte auch die Geschichtsvorlesungen von Treitschke zu hören, so hätte das zu Erörterungen geführt, die ich vermeiden wollte. So wählte ich den Weg des etwas ausgedehnten Hospitierens. Gleich das erste Mal hörte ich einen Erguss Treitschkes über die Erbfeindschaft des päpstlichen Rom gegen Deutschland. Der Schwung der zunächst schwer verständlichen Sprache, die leidenschaftliche Vaterlandsliebe, das rücksichtslose Draufgängertum gegen National- und Kulturfeinde taten es mir an. Sein offen loderndes patriotisches Feuer entzündete bei mir die seit einem Jahrzehnt unter der Asche des Jesuitismus glimmende Glut des Deutschtums wieder zu heller Flamme. Immer wieder zog es mich in sein Auditorium. Wohl 10 bis 12 Mal habe ich bei Treitschke Kolleg gestunden. Solcher Männer auf den Hochschulkathedern bedürften wir gegen Rom und alles Römische, gegen Kultur- und Vaterlandsfeinde. Nicht abgeklärte, das heißt im Grunde farb- und charakterlose Wissenschaft, sondern Wissenschaft von Fleisch und Blut, Wissenschaft mit individuellen, rücksichtslos ausgesprochenen Überzeugungen zieht ein aufrechtes Geschlecht heran.